Die Haushaltung Gottes. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Erstes Kapitel. Ein Mahnruf des himmlischen Vaters an seine Kinder. Am 15. März 1840, nach der sechsten Stunde des Morgens. So sprach der Herr zu und in mir, in Klammern Jakob Lorber, für jedermann, und das ist wahr, getreu und gewiss. Wer mit mir reden will, der komme zu mir, und ich werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton meiner Stimme vernehmen. Und wer mich aller Welt vorzieht, mich liebt wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem will ich Arm in Arm wandeln. Er wird mich alle Zeit schauen wie ein Bruder den anderen Bruder, und wie ich ihn schaute schon von Ewigkeit her, ehe er noch war. Den Kranken aber sage, sie sollen sich in ihrer Krankheit nicht betrüben, sondern sollen sich ernstlich an mich wenden und sollen mir ja ganz trauen. Ich werde sie trösten, und ein Strom des köstlichsten Balsams wird sich in ihr Herz ergießen, und des ewigen Lebensquelle wird unversiegbar in ihnen offenbar werden. Sie werden genesen und werden erquickt werden wie das Gras nach einem Gewitterregen. Die mich suchen, denen sage, ich bin der Wahre überall und nirgends. Überall bin ich, wo man mich liebt und meine Gebote hält, nirgends aber, wo man mich nur anbetet und verehrt. Ist denn die Liebe nicht mehr denn das Gebet und die Haltung der Gebote nicht mehr denn die Verehrung? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer mich liebt, der betet mich im Geiste an, und wer meine Gebote hält, der ist's, der mich in der Wahrheit verehrt. Meine Gebote aber kann niemand halten, als nur derjenige, der mich liebt. Der mich aber liebt, hat kein Gebot mehr als dieses, dass er mich liebt und mein lebendiges Wort, welches das wahre, ewige Leben ist. Den Schwachen tue kund aus meinem Mund. Ich bin ein starker Gott. Sie sollen sich alle an mich wenden. Ich werde sie vollenden. Aus dem Mückenfänger will ich einen Löwenbändiger machen. Und die Furchtsamen sollen die Welt zerstören. Und die Starken der Erde sollen zerstreut werden wie Spreu. Den Tänzern und Tänzerinnen sage ohne Scheu, dass sie allesamt vom Satan übel hergenommen sind. Er fasst sie nämlich allesamt bei den Füßen und dreht sich mit ihnen schnell in einem Wirbelkreis herum, damit sie dadurch ganz durch und durch schwindelig werden und weder stehen noch gehen, noch sitzen, noch schlafen, noch rasten, noch sehen, noch hören, noch fühlen, noch riechen, noch schmecken, noch empfinden können, denn sie sind wie Tote. Daher kann ihnen weder geraten noch geholfen werden. Und wollten sie noch zu mir sich wenden, so würde es ihnen ergehen wie einem, den ein Starker bei den Füßen nähme und ihn schnell in einem Kreise um sich herumtriebe. Würde dieser auch zum Himmel emporblicken, so würde er keine Sonne, sondern nur einen lichten Streifen erblicken, der ihn erblinden würde, damit er dann seine Augen schließe und gar nichts mehr sehen möchte. Wessen leiblich Auge blind ist, dem steht noch die Seele des Geistes offen. Wer aber erblindet im Geiste, der bleibt blind ewiglich. den Spielern sage, dass sie zuerst ihr Leben und hernach aber alles, was ihnen zu diesem gegeben wurde, verspielen. Denn das Spiel ist ein Brunnen voll giftigen Unrats. Die Spieler glauben aber, es sei eine verborgene Goldquelle. Daher wühlen sie täglich in demselben, schlürfen den Pesthauch in die Nüstern, vergiften sich dadurch und durch und finden statt des vermeidlichen Goldes des Geistes ewigen Tod. Diejenigen, welche die Schrift besitzen und sie nicht lesen, gleichen einem Durstigen am Brunnen, wo reines Wasser ist, das sie aber nicht trinken wollen, entweder aus einer gewissen geistigen Wasserscheu, gleich tollen Hunden, welche, statt ihre Schnauze ins Wasser zu stecken und zu genesen, in die härtesten Steine beißen, um sich den brennenden Durst zu stillen, oder auch wohl meistens aus einer gewissen lauen Trägheit, und lassen sich daher lieber von einigen gewissen faulen Dienern aus der nächsten Pfütze stinkenden Schlamm zur Stillung ihres Durstes reichen, damit sie dann allesamt übel umkommen. Den Buhlern und Buhlerinnen aber sage, wer im Fleische wandelt, der wandelt im Tode, und seine Lust wird bald zur Speise der Würmer umgestaltet werden. Nur wer im Geiste wandelt, kommt zum Lichte, der Urquelle alles Lebens. Sein Anteil wird ewig bestehen und sich vermehren. Den Kleiderpracht- und Modesüchtigen sage ernstlich, dass sie nackt vor ihrem gerechtesten Richter stehen. Ihre Pracht wird vergehen wie ein Schaum. Ihre Herrschsucht und Pracht wird in die niedrigste Sklaverei verwandelt werden. Und sie werden sich ewig ihrer Torheit schämen müssen. Ist denn nicht ein großer Tor der, welcher sich vornimmt, einen Schmeißhaufen vergolden zu wollen, und die Edelsteine aber, statt in Gold, in den schmutzigsten Kot fassen lässt? Oh, dass es der Irrsinnigen jetzt in der Welt doch gar so viele gibt. Das Licht halten sie für Finsternis und die Finsternis fürs Licht. Schon steht im Osten ein Stern, welcher im Orion die Bahn brechen wird, und das Feuer des großen Hundes wird sie alle verzehren, und ich will die Sterne in großer Menge vom Himmel auf die Erde schleudern, damit die Bösewichte alle umkommen und mein Licht leuchte aller Orten. Ich, Jehova, Gott von Ewigkeit, der Wahrhaftige und Getreue, zur letzten Warnung. Amen. Du, der du dieses schlecht niedergeschrieben, dir gilt dieses zunächst, hernach aber allen übrigen. Amen. Dieses sagt der Erste und der Letzte. Amen. Ende dieses Kapitels. Das zweite Kapitel folgt demnächst und heißt: Des Herrn Gebote an die Menschen.